Wir hören jetzt den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 11 bis 17. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Ein paar von uns waren ja letzte Woche bei einer Konferenz in Krakau. Und zwar, da sind einige Menschen zusammengekommen, denen Gemeindegründung in Europa am Herzen liegt. Da waren ungefähr 600 Personen, einige Gemeindegründer, Mitarbeiter zusammengekommen. Und ich weiß, es gibt viele Punkte, wo man sprechen kann, wie schwer es ist geistlich in Europa und so weiter. Aber das allererste Treffen, das heißt City-to-City-Netzwerk, gab es 2008 in Barcelona. Damals waren es ungefähr 80 bis 100 Personen. Jetzt waren es, wie gesagt, 600 Personen. Und es hat mich einfach berührt und ermutigt zu sehen, dass in allen möglichen Ecken in Europa Gottes Menschen aufs Herz gelegt hat, Gemeinden zu gründen, wo Jesus Christus einfach bekannt wird, groß gemacht wird, die Liebe Gottes weitergegeben wird. Und es hat mich auch gefreut, in der Vergangenheit war es meistens so, dass die Gemeindegründungen hier in Deutschland in Berlin waren und in Hamburg und in Frankfurt und jetzt auch München. Aber ich habe ein paar Leute getroffen, die machen zum Beispiel Gemeindegründungen in Cottbus oder in Magdeburg oder in Wolfsburg. Und es ist toll, das zu sehen, dass das einfach so Stück für Stück Fuß fasst und immer mehr sich ausbreitet. Und einer der Hauptredner war ein Pastor mit dem Namen Tim Keller und er hat ein tolles Bild benutzt. Und er hat so gesprochen von Elia im Alten Testament. Da gibt es diese Situation, als er praktisch viel Holz nimmt und das Stück für Stück aufbaut, mit dem Ziel, dass dann von Gott in seiner Gnade, von Gott wirklich Feuer herunterkommt und das Holz brennt. Und er hat gesagt, natürlich ist Erweckung, geistliche Erweckung, was heißt das? Das soll einfach heißen, dass Menschen aufwachen, dass sie einen Hunger nach Gott haben, sagen, jawohl, es gibt Gott, es gibt jemand über mich hinaus, es gibt mehr als nur das, was ich hier sehe. Und einen Hunger haben, auch nach dem Wort Gottes, nach der Bibel, eine Liebe zu Jesus Christus, dass das Gott einfach wieder mehr Menschen schenkt, das nennt man Erweckung. Und das können du und ich nicht irgendwie krampfhaft produzieren, aber er hat gesagt, auch wenn es wirklich ein Geschenk Gottes ist, des Heiligen Geistes, wenn das runterkommt in einer Stadt oder einer Gemeinde oder einer Region oder einem Land, er hat gesagt, deine, meine, unsere Aufgabe ist, im Prinzip uns darauf vorzubereiten. Das heißt, wir können Stück für Stück einfach Holzscheite, Holzstücke nehmen und Stück für Stück aufbauen und dann natürlich auch dafür zu beten und zu fasten und gespannt zu sein, wann Gott in seiner Gnade entscheidet und sagt, jawohl, jetzt komme ich hinunter mit meinem Heiligen Geist, jetzt schicke ich neue Liebe, jetzt schicke ich Feuer, dass Menschen wieder richtig ja ein Feuer haben für Jesus Christus, für den lebendigen Gott und sagen, jawohl, für diesen Gott will ich leben. Und das wollte ich euch kurz weitergeben. Heute Morgen schauen wir uns wieder eine Stelle an im Lukas-Evangelium. Da geht es weiterhin um die Frage, was heißt es eigentlich heute in 2018, Christ zu sein, Jesus Christus nachzufolgen. Und in diesem Text in Lukas Kapitel 7 lernen wir in besonderer Weise drei Dinge über Jesus Christus. Und so lasst uns einsteigen und schauen, was sind die Dinge, die wir hier heute Morgen in diesem Text über Jesus Christus lernen. Der erste Hauptpunkt ist Vers 13, tiefes Mitgefühl. Jesus zeigt tiefes Mitgefühl. Der zweite Hauptpunkt ist, Jesus sagt, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Das ist Vers 14. Und der dritte Hauptpunkt ist, für immer bei Jesus, das ist 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Zunächst mal zum ersten Punkt, tiefes Mitgefühl. Und lasst uns einfach mal reinschauen in den Text, in den Vers 12, dass uns ein bisschen bewusst wird, welche Situation das hier ist am Anfang dieses Textes. Ich lese nochmals den Vers 12. Als er, das ist Jesus, als Jesus sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Das heißt, eine sehr, sehr bewegende Situation. Jesus Christus kommt an das Stadttor von einer Stadt mit dem Namen Nain. Das ist so ungefähr 25 Kilometer außerhalb von Kapernaum. Und als er sich dem Stadttor nähert, kommt ein Trauerzug aus der Stadt heraus. Sie tragen einen Toten auf einer Bahre aus der Stadt hinaus. Und dieser Tote ist ein junger Mann. Und der Text sagt uns, er ist der einzige Sohn gewesen einer Witwe. Und ich denke, wenn man diesen Text liest, diesen Satz, er war der einzige Sohn. Und wir wissen auch vom Griechischen, dass es da heißt, im Grunde genommen das einzige Kind. Das einzige Kind, der einzige Sohn einer Witwe. Witwe heißt, dass ihr Mann bereits gestorben war. Sie hat nur einen Sohn in ihrem Leben gehabt. Dieser Sohn ist gestorben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir mal einfach innehalten müssen und einfach ein Stück weit sagen, wow, das ist brutal schwer gewesen. Der einzige Sohn ist gestorben, der Ehemann ist schon tot. Es hat damals auch geheißen, sicher viel allein sein, viel Einsamkeit. Auch wenn jetzt bei der Beerdigung einige Leute mit dabei sind, aber da wird es viele Nächte und Tage geben, wo man wirklich einfach trauert und diese Einsamkeit so richtig spürt. Und das andere, was dazu kommt, wenn der einzige Sohn damals gestorben war, das hat auch geheißen finanziell, dass die Frau nicht abgesichert war. Man hatte damals nicht so ein gutes Rentenversicherungssystem wie heute, sondern da waren im Prinzip die Kinder waren in erster Linie die Versorgung, die Sicherheit. Der einzige Sohn war gestorben. Und dann sehen wir im Vers 13, wie Jesus Christus darauf reagiert. Wie gesagt, er kommt auf das Stadttor zu, plötzlich sieht er diesen Trauerzug, er sieht diese Witwe, deren einziger Sohn gestorben ist. Und da heißt es im Vers 13, als der Herr die Frau sah, das heißt, als Jesus Christus diese Frau gesehen hat, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Jesus Christus ist tief berührt, tief bewegt. Martin Luther übersetzt es, als Jesus diese Frau gesehen hat, jammerte es ihn. Das drückt es auch ein bisschen aus. Es hat ihn wirklich tief durchgeschüttelt, tief bewegt, tief berührt. Und wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass Jesus Christus, auch wenn er Gott gewesen ist und Gott ist, und man könnte ja denken, naja, er hat alles im Griff und ist doch alles halb so wild, Jesus Christus zeigt Gefühle, er zeigt Emotionen. Ich lese euch eine andere Stelle vor aus dem Johannesevangelium. Das ist die Stelle, als der Bruder von Maria und Martha, der Lazarus, gestorben war. Das ist im Kapitel 11 im Johannesevangelium. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Das heißt, es ist ein anderes Beispiel, wo wir sehen, dass Jesus Christus tiefes Mitgefühl gezeigt hat. Im Text heißt es hier, er hat Zorn und Schmerz verspürt über den Tod, über die Trauer. Hier heißt es auch, dass er bis ins Innerste erschüttert gewesen ist. Und dann heißt es hier, Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Und das drückt eine Realität aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 15, Vers 26 deutlich ausgedrückt wird. Da heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das ist eine ganz, ganz traurige Realität, dass es den Tod gibt. Du und ich sind eigentlich nicht ursprünglich dafür geschaffen gewesen zu sterben. Das ist eine Realität von dem, dass sich Menschen, dass du und ich, dass wir uns abgewandt haben vom lebendigen Gott. Eigentlich sind du und ich geschaffen für was? Zum Leben in der Fülle, zum Leben mit dem lebendigen Gott, zum Leben in dieser wunderbaren Welt, die Gott auch geschaffen hat. Und Jesus Christus sagt in seinem Wort im 1. Korintherbrief, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und das ist mit ein Grund, warum Jesus Christus im Angesicht des Todes, hier von Lazarus, im Angesicht des Todes von dieser Witwe, der einzige Sohn ist gestorben, warum Jesus Christus tief ergriffen ist und bewegt ist und tiefes Mitgefühl zeigt. Und ich weiß nicht, ob du das selber schon so erlebt hast, aber angenommen, wenn vielleicht du oder jemand in deiner Familie oder Verwandtschaft einen schweren Unfall gehabt hat oder vielleicht unter einer schweren Krankheit leidet oder jemand gestorben ist, der vielleicht noch einfach recht jung gewesen ist. Wenn das passiert, wenn du das erlebst, da tut es unendlich gut, wenn es Menschen gibt, die wirklich auf dich zukommen, die Anteil nehmen an deinem Schmerz in dieser schwierigen Situation, die auch ihre Gefühle ein Stück weit zeigen und äußern, dass wenn sich die Leute nicht alle komplett verstecken und wegrennen. Also ich habe das immer wieder gehört von Leuten teilweise auch oder erlebt auch, wo jemand gestorben ist, auch jemand Jüngeres und wo beispielsweise, wo auch immer, nach dem Gottesdienst oder sonst irgendwo, wo man zusammen war, die Person kam raus, und alle anderen Leute sind weggelaufen. Warum? Weil sie den Schmerz nicht ausgehalten haben, weil sie es nicht geschafft haben, einfach hinzugehen. Man muss ja auch manchmal gar nicht viel Worte machen, aber einfach Mitgefühl zu zeigen, einfach die Person zu umarmen und zu sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, ich bin tief bewegt. Und es tut so gut, wenn wir Mitgefühl zeigen, so wie Jesus Christus hier Mitgefühl zeigt. Und ich möchte euch einfach ein paar Beispiele geben von Personen, die das ja schon immer wieder wunderbar gemacht haben, weil ich denke, wir können hier wirklich etwas von Jesus lernen. Wir erleben etwas von dem, ja, was es heißt, wirklich zu lieben, auch im Angesicht von tiefer Trauer, von Krankheit, von Unfall, von Tod, wirklich auch da zu sein und auch dieses tiefe Mitgefühl, Anteilnahme zu zeigen. Das sind einfach jetzt ein paar Beispiele von engen Freunden von uns, aber einfach hier ein paar Beispiele. Ein Ehepaar, die schreiben, wir möchten, dass ihr wisst, wir beten jeden Morgen und jeden Abend für euch. Oder es wird gesagt, wir möchten, dass ihr wisst, wir lieben euch sehr. Wir lieben euch wirklich sehr, wir sind mit euch dabei. Oder sie sagen, das ist ein Angriff vom Widersacher Gottes des Teufels. Das ist kein Wunder, er möchte natürlich gerade auch angreifen und stören, aber wir sind mit euch, wir beten mit euch. Oder jemand anders schreibt, Steffen, ich möchte, dass es dir bewusst ist, wenn ich dies von dir höre, das hat für mich am nächsten Tag absolute Top-Priorität. Ich möchte, dass du weißt, dass ich mir Zeit nehme, den ganzen Tag über zu fasten und zu beten. Das ist wirklich Anteilnahme zu zeigen, Mitgefühl zu haben. Oder jemand anders sagt, es tut mir unendlich leid, mein Herz ist ganz, ganz schwer. Ich möchte, dass ihr wisst, wir beten für euch, wir sind mit euch dabei. Oder jemand anders sagt, Steffen, ich möchte, dass du weißt, wir nehmen uns jetzt sofort Zeit und wir beten jetzt. Ich bin tief berührt, tief bewegt und wir sind mit dir, wir sind mit euch im Geist, bevor Gottes Thron. Ich könnte noch einige andere Beispiele bringen, aber ich denke, das ist genau, was wir hier sehen bei Jesus Christus. Jesus Christus zeigt ganz, ganz tiefes Mitgefühl und Es ist leider auch so, dass manchmal Menschen genau das Gegenteil machen. Dass manchmal, das sind jetzt Beispiele, wie man es nicht machen sollte. Wir haben das beispielsweise im Buch Hiob. Hiob hatte Anführungszeichen Freunde gehabt, die in dieser Phase des Leides, der Trauer in einer schwierigen Zeit jämmerliche Freunde gewesen sind. Hiob hat sehr viel Leid erlebt. Er ist wirklich durch schwere Zeiten gegangen. Und ich lese euch zwei Beispiele vor. Da heißt es in Hiob Kapitel 8, da spricht jetzt ein jämmerlicher Freund, spricht zum Hiob. Und im Grunde genommen klagt er den Hiob noch an. Da sagt er, wie lange willst du so reden und sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Also da sagt Gott, richte dich, du bist schuld. Oder dann Hiob Kapitel 22, meinst du, er wird dich wegen deiner Gottesfurcht zurechtweisen und mit dir ins Gericht gehen? Ist deine Bosheit nicht so groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Wie gesagt, es sind eigentlich Freunde von Hiob. Die Freunde von Hiob sollten eigentlich hinstehen und sagen, Hiob, wir verstehen es auch nicht, wir können es nicht erklären, warum das jetzt passiert ist, aber wir sehen deinen Schmerz, wir sehen dein Leid und sie zeigen, sie sollten eigentlich tiefes Mitgefühl zeigen. Was machen sie hier im Buch Hiob? Sie klagen den noch an. Warum? Sie können wahrscheinlich mit dem Leid und dem Schmerz selber nicht umgehen und dann schlussfolgern sie und sagen, wenn er gerade so schlimme Sachen erlebt, dann muss er irgendwas verbockt haben, dann muss er irgendeine Sünde dahinter stecken und das ist absoluter Quatsch. Und Hiob sagt dann in Kapitel 16, Hiob antwortete und sprach, ich habe das schon oft gehört, ihr seid allzumal leidige Tröster. Wollen die leeren Worte kein Ende haben? Oder was reizt dich so zu reden? Auch ich könnte wohl reden wie ihr, wärt ihr an meiner Stelle. Auch ich könnte Worte gegen euch zusammenbringen und mein Haupt über euch schütteln. Ich würde euch stärken mit dem Munde und mit meinen Lippen trösten. Dieser letzte Satz, ich würde euch stärken mit dem Munde und mit meinen Lippen trösten. Hiob versteht, was wirklich angebracht ist und notwendig ist. Und ich möchte dir Mut machen, so wie wir hier in dieser Geschichte sehen, Jesus Christus ist tief berührt, tief bewegt über das Leid, den Schmerz, die Trauer von dieser Witwe. Der einzige Sohn ist gestorben. Und er weiß, wie wichtig es gerade auch jetzt mit den Lippen zu trösten, mit dem Mund zu stärken. Und bei dieser Konferenz letzte Woche hat der Sprecher Tim Keller hat etwas erwähnt, was ich selber jetzt noch gar nicht so gelesen oder was mir gar nicht so bewusst war. Und zwar hat er berichtet davon, die Zahlen sind jetzt von Nordamerika, aber ich glaube, dass es hier in Europa nicht ganz anders ist. Er hat kurz gesprochen über die Benutzung von Social Media, von sozialen Medien, Handy, Smartphone, Computer, Laptop, was auch immer. Und er hat gesagt, zurzeit ist es so in Nordamerika, dass praktisch von den Jugendlichen ungefähr 60% pro Tag im Durchschnitt rund 4 Stunden pro Tag sich wirklich in den sozialen Medien unterwegs sind. Zum einen, das ist natürlich brutal viel Zeit, 4 Stunden jeden Tag damit zu verbringen. Das heißt, da kommt natürlich auch aller möglicher Quatsch rein. Das heißt nicht, dass man soziale Medien nicht nutzen soll. Man kann ganz tolle Sachen damit machen. Aber was er dann gesagt hat, das hatte ich noch nie so gehört, ist, da gibt es wohl mittlerweile Studien, die aufzeigen, wenn Jugendliche dermaßen viel Zeit mit dem Smartphone, Handy oder was es auch ist, verbringen, was man dann wohl deutlich aufzeigen kann, ist, dass ihre Fähigkeit, Empathie, sprich Mitgefühl zu zeigen, immer weiter runtergeht, langsam Richtung Null. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber manchmal gibt es Situationen, wo wirklich etwas ganz Hartes ist, wirklich etwas sehr Trauriges, was sehr Bewegendes. Wie in dieser Situation. Eine Witwe, der einzige Sohn ist gestorben. Sollte es eigentlich normal sein, tiefes Mitgefühl zu zeigen. Aber ich habe schon immer wieder Situationen erlebt, wo Menschen brutal kalt sind. Ohne Leidenschaft, ohne Wärme, ohne Liebe. Und das fand ich spannend, das zu hören, dass durch diese überstarke Benutzung von Smartphone und alles Mögliche, dass die Fähigkeit, Empathie zu zeigen, Mitgefühl, Stück für Stück runtergeht, wirklich absagt. Ich habe selber schon praktisch erlebt, als Kind vor der Zeiten von Smartphone, wenn Leute viel Fernsehen geschaut haben, dass da die Fähigkeit wirklich Stück für Stück auch absinkt, wirklich so richtig sich in jemand anders hineinversetzen zu können, wirklich mitleiden zu können. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass man nicht Smartphone benutzt. Natürlich sollen wir das benutzen. Aber ich möchte euch Mut machen, seid weise damit, selber, aber auch mit den Kindern und Jugendlichen, das einfach auch mal zeitlich zu begrenzen. Warum? Weil wenn Jesus Christus sagt, ich bin Gott, ich bin perfekte Liebe, ich zeige dir bedingungslose Liebe, indem ich am Kreuz gestorben bin, indem ich auferstanden bin, wenn ich so viel Liebe zeige, dann sollte es eigentlich etwas ganz Natürliches sein, wenn du mit so einer Liebe überschüttet worden bist, dass du und ich auf natürliche Art und Weise auch andere Menschen lieben, gerade auch in Zeiten, wenn jemand durch Trauer, Schmerz und Leid geht. Und wie traurig ist es, wenn durch übermäßigen Fernsehkonsum oder Social Media oder sonst etwas, wenn du und ich die Fähigkeit dazu verlieren, wirklich entsprechend Anteil zu nehmen und tiefes Mitgefühl zeigen zu können. Und es führt uns zum zweiten Hauptpunkt. Jesus Christus sagt dann, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Das ist dieser junge Mann, der gestorben ist. Zunächst mal im Vers 13. Jesus Christus ist tief ergriffen, er zeigt tiefes Mitgefühl. Und dann sagt er zu der Mutter, weine nicht. Weine nicht. Und eigentlich wäre das ja wirklich ziemlich grausam, wenn Jesus damit aufhören würde, einfach nur zu sagen, weine nicht. In so einer Situation ist es wichtig, auch der Trauer einfach auch freien Lauf laufen zu lassen und wirklich auch die Emotionen wirklich zum Ausdruck zu bringen. Jesus Christus sagt hier nicht, weine nicht, weil er grausam wäre, sondern weil er genau weiß, was er als nächstes macht und wer er auch ist, welche Kraft, Macht, Autorität Jesus Christus hat. Im Vers 14 heißt es dann, Jesus trat näher und berührte die Bahre, auf der der tote junge Mann gelegen ist. Und wenn man das damals gemacht hat, das war eigentlich eine Unverschämtheit. Warum? Normalerweise hat man nie eine Bahre, auf der ein Toter gelegen ist, angehalten. Unter anderem deshalb nicht, weil man dadurch auch zeremoniell unrein geworden ist. Das war also wirklich ein absolutes No-Go, so eine Bahre, so einen Totenzug aufzuhalten. Aber Jesus Christus sagt zur Mutter, weine nicht. Er geht hin, er berührt die Bahre. Die Träger sind erschrocken, die bleiben stehen. Und dann sagt Jesus Christus zu diesem toten jungen Mann, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Einfach mit seinem Wort, ich befehle dir, steh auf. Und dann Vers 15, da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Ich glaube, du und ich können gar nicht nachvollziehen, was das für diese Frau bedeutet hat. Ihr einziger Sohn, der Mann war bereits gestorben. Jetzt kommt dieser Jesus Christus völlig überraschend aus dem Nichts daher und er sagt, weine nicht. Und er befiehlt ihrem toten Sohn, steh auf. Und dann heißt es hier ganz lapidar im Text, Vers 15, da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Die Mutter hat ihren Sohn wieder gehabt, er hat gelebt, er konnte ihr beistehen, er konnte ihr finanziell helfen, er hat ihr Gemeinschaft schenken können. Und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber wenn du an Jesus Christus glaubst oder wenn du sagst, ich lasse mich auf diesen Jesus Christus ein, das ist alles neu für mich, aber ich möchte mich auf diesen Jesus Christus einlassen. Ich möchte ihm die Dinge sagen, die in meinem Leben nicht gut sind. Ich vertraue darauf, dass er mir vergibt, dass er deswegen gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und ich möchte ihm mit meinem Leben nachfolgen. Wenn du das tust, dann hast du denjenigen an deiner Seite, der hier in diesem Text den toten jungen Mann vom Tod zum Leben auferweckt hat. Diese Geschichte ist nicht nur eine schöne Geschichte, die toll klingt, das ist etwas, was in Realität passiert ist. Dieser junge Mann war wirklich tot gewesen und Jesus Christus, Gott, Schöpfer, Gott, hat die Kraft und Macht, jemand, der tot gewesen ist, wieder zum Leben aufzuerwecken. Wir sehen das auch in der Geschichte vom Lazarus. Es gibt noch ein drittes Beispiel. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du sagst, ich folge diesem Jesus Christus nach, ich lebe ganz bewusst mit Jesus und für Jesus, dann heißt es, dass du diesen Jesus Christus, der eine solche Macht, Kraft und Autorität hat, an deiner Seite hast. Und ich weiß nicht, was vielleicht die Berge in deinem Leben sind, die Herausforderungen, die Sorgen, die Probleme, was es auch immer sein mag. Aber dieser Text sollte dir unendlich viel Mut machen. Sei dir bewusst, egal was es ist, dieser Jesus Christus ist an deiner Seite. Und Jesus Christus hat die Macht und die Kraft, die Autorität zu helfen, einzugreifen, zu heilen, zu verändern, was auch immer notwendig ist. Dieser Jesus Christus ist wirklich der Einzige, der diese Kraft und diese Autorität hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, ansonsten würde ich diesem Jesus Christus auch nicht nachfolgen. Wenn Jesus Christus nicht für meine Sünden gestorben und auferstanden wäre und wenn Jesus Christus nicht den Tod besiegt hätte und wirklich dafür sorgen kann, dass sogar Tote zum Leben auferwecken, dann würde ich diesem Jesus Christus nicht nachfolgen und mein Leben ihm geben. Aber weil Jesus Christus derjenige ist, der Gott ist, der für meine Sünden gestorben, auferstanden ist und diese Kraft, Macht und Autorität hat, dann ist es für mich etwas, was ich mit großer Freude und Dankbarkeit tue, wirklich zu sagen, diesem Jesus Christus möchte ich nachfolgen. Und etwas, was dir und mir immer wieder bewusst sein muss, ist, dass der Gegenspieler von Jesus Christus, der Widersacher Gottes, der Teufel oder der Satan, wie die Bibel sagt, etwas, was er immer wieder benutzt, das ist so eine klassische Methode von ihm, ist, dass der Teufel versucht, dir und mir Angst zu machen. Daran kannst du ganz oft erkennen, hier ist Satan, der Teufel, am Werk, dass er Angst macht, dass du und ich uns fürchten. Und ich lese eine Bibelstelle vor, das ist aus dem ersten Johannesbrief. Und da geht es im Kontext geht's eigentlich darum, dass wenn man auf Jesus vertraut, dass man keine Angst mehr haben muss vor Verdammnis. Aber ich denke, dieser Vers drückt es einfach sehr schön aus. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18a. Wo die Liebe regiert, das heißt, wo Gott, wo Jesus Christus regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du mit Jesus aktiv bist, an ihn glaubst, ihm nachfolgst, ich weiß nicht, welche Herausforderungen du vielleicht gerade jetzt hast oder welche Herausforderungen vielleicht ganz überraschend auch in 2019 auf dich zukommen werden, aber ich weiß, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn dieser Jesus Christus an deiner Seite steht, dass du nicht von Angst und Furcht gefangen sein musst, sondern in Jesus Christus bist du wirklich frei. Du hast eine ganz, ganz große Freiheit. Jesus zeigt tiefes Mitgefühl. Er hat die Macht, die Autorität, sogar Tote zum Leben zu erwecken. Und in diesem Bewusstsein kannst du mutig auch die Herausforderungen angehen, die Gott auch in dein Leben bringt. Oft auch als Aufgaben, woran du und ich reifen, um letzten Endes Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und das führt uns zum dritten Hauptpunkt, für immer bei Jesus. Aus dem ersten Thessalonicher Brief, im Beispiel von diesem jungen Mann, von der Witwe und auch im Beispiel von Lazarus und auch in einem dritten Beispiel, so großartig es war, dass diese Personen vom Tod zum Leben erweckt worden sind, so mussten sie irgendwann später doch wieder sterben. Und wie gesagt, es war großartig, dass er sie vom Tod zum Leben erweckt hat, aber irgendwann später mussten sie dann noch sterben. Und Jesus Christus hat nicht nur das Hier und Jetzt im Blick, das hat er absolut im Blick. Es liebt dich niemand mehr als Jesus Christus. Deswegen kann er auch dieses tiefe Mitgefühl zeigen, er ist mit dabei. Aber Jesus Christus hat nicht nur die Gegenwart im Blick, sondern Jesus Christus hat auch deine und meine Zukunft im Blick. Und die Bibel sagt uns immer wieder, und ich lese nur ein Beispiel aus dem ersten Thessalonicher Brief, die Bibel sagt uns immer wieder, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann darfst du wissen, dass du es erleben wirst, dass alle Menschen durch alle Zeiten hinweg, die Jesus geliebt haben, das heißt, alle Christen, die bereits gestorben sind und alle Christen, die heute leben, dass diesen Personen, diesen Christen Jesus es schenken wird, dass sie für alle Zeiten mit Jesus, bei Jesus sein werden, im Himmel und auch in einer Fülle des Lebens, wie du und ich es uns nur erträumen und wünschen können. Du und ich können davon jetzt schon schmecken. Ich musste diese Woche auch dran denken, als ich das gelesen habe von der Bettina Wulff, dass sie sich wohl wieder von ihrem Mann Christian trennen will. Da hat ein Freund gesagt, die Bettina, die hat so viel, die hat im Grunde genommen alles, was man sich nur wünschen kann. Und trotzdem hadert sie immer wieder, sie ist ständig unzufrieden. Und das ist genau das, das ist diese Lücke im Herzen, die nur Jesus Christus füllen kann, wo nur Jesus hineinkommen kann und sagen kann, es ist gut mit dir wegen dem, wer ich bin und wegen dem, was ich gemacht habe und wegen all dem Guten, was ich dir auch schenke. Und ich bitte euch, betet auch für die Bettina und den Christian, betet für sie, dass die beide Jesus Christus erkennen dürfen. Das würde ihre Ehe wirklich heilen können. Und Jesus Christus sagt aber dann im 1. Thessalonicher Brief, wie gesagt, als er uns das zusagt, nicht nur in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, und das ist wichtig, bitte das nicht kleinreden, das ist wichtig, auch im Hier und Jetzt, dass Jesus tiefes Mitgefühl zeigt, dass er die Kraft und die Macht hat, einzugreifen, Dinge zu verändern, Herzen zu verändern, sogar Tote zum Leben erwecken kann, aber dann auch im Hinblick auf die Ewigkeit. Und ich schließe hier mit diesem Text aus dem 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen. Das heißt, Gläubige sind diejenigen, die Jesus lieben, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Das spricht davon, dass Jesus Christus zum richtigen Zeitpunkt ein zweites Mal wiederkommen wird. Es wird das Ende der Zeit sein. Und dann heißt es hier, der Herr, das ist Jesus selbst, wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Und das werden übrigens alle Menschen hören. Es wird nicht jemand geben, der das irgendwie verpasst, sondern das ist allen offensichtlich, egal wo du lebst, egal welchen Hintergrund du hast, das wird für alle offensichtlich sein. Jetzt kommt derjenige Jesus Christus, um den es hier wirklich geht, in dieser Welt, in diesem Universum und für alle Ewigkeit. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, also diejenigen, die an Jesus geglaubt haben. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Das heißt, alle diejenigen, die Jesus geliebt haben, schon gestorben sind, diejenigen, die ihn lieben und jetzt leben, dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in diesem Text wieder Dinge lernen können über dich. Wir staunen über deine Liebe, deine Anteilnahme, dein tiefes Mitgefühl. Und so wie wir immer wieder auch beten, dass du uns dir ähnlicher machst, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden, so wollen wir dich bitten, schenk auch, dass wir deine Liebe auch konkret zeigen können, lernen können, das zu zeigen, auch in Zeiten, wenn jemand beispielsweise jung gestorben ist oder auch wenn jemand Älteres gestorben ist oder wenn jemand einen schlimmen Unfall gehabt hat. Schenk uns dieses tiefe Mitgefühl, die Anteilnahme. Schenk uns die Fähigkeit, auch wirklich Empathie zu zeigen. Herr Jesus Christus, lass uns dessen bewusst sein, welche Autorität, Kraft, Macht du hast. Du kennst die verschiedenen Probleme, Herausforderungen, Sorge auch in unserem Leben, Herr Jesus Christus. für dich ist es etwas Kleines, es ist für dich nicht schwer, nicht schwierig, da einzugreifen und zu wirken. Und so bitten wir dich in besonderer Weise, schick immer mehr auch dieses vom Heiligen Geist geschenkte Feuer auf, dass Menschen auch hier in Grünwald, München, Umgebung wirklich aufwachen, erkennen, spüren, du bist, Herr Jesus, lebendiger Gott. Und du willst mit uns sein, du willst uns vorangehen. Und so danken wir dir auch für diese feste Zusage, dass alle, die, Herr Jesus, an dich glauben, auch diejenigen, die schon gestorben sind, dass der Tag kommen wird, an dem Körper und Seele wieder vereinigt wird und wir zusammen sind, Herr Jesus Christus, bei dir für immer. Lass uns das eine ganz, ganz große Freude und Zuversicht sein, auch in den Herausforderungen, die wir hier noch erleben. In Jesu Namen. Amen.